Mubina, pass auf meine Kinder auf, Mubina, pass auf meine Kinder auf, Mubina, Mubina, Mubina, Mubina, Mubina, pass auf meine Kinder auf, Mubina, pass auf meine Kinder auf, Mubina, Mubina, Mubina, Mubina. Allah ruft seine Löwen zum schönsten Licht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Aus der Ferne kommen wir und erkannten unsere Pflicht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Sei stolz auf dein Sohn, Mutter, weine nicht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Mu'mina, mach Dua, wenn die Schlacht ausbricht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina. Ich befind mich im Ribat und der Feind ist im Sicht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Mu'mina, sei nicht traurig, ich liebe dich. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Ich steh meinen Brüdern bei, zu Hause geht das nicht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Ich warte auf der anderen Seite, weil Allah verspricht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina. Wenn ich auf unseren Herrn treff, der sein Versprechen nie bricht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Meine Familie immer am Herzen, ich lass euch nie im Stich. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina, Mu'mina.